geht, der Mond sich zeigt und die Sterne am Himmel stehen. Wenn ich an dich denk, ich nicht schlafen kann, würde ich gerne zu dir gehen. Wenn die Einsamkeit mir die Hoffnung raubt, dich jetzt wieder zu sehen, und nur Gott weiß, dass wir zusammengehören, dass wir zueinander stehen. Lass uns zusammen gehen. Du weißt, dass ich dich liebe immer mehr. Und du weißt, dass ich dich mehr brauche als bisher. Du weißt, dass ich dich liebe immer mehr. Wenn die Nacht zum Tage wird und wir uns gegenüberstehen, wünsch ich mich mit dir fort, mit dir diesen Weg zu gehen. Was uns die Zukunft bringt, werden wir gemeinsam erfahren. Und ob es uns gelingt, das wird uns die Zukunft offenbaren. Wir werden es erfahren. Du weißt, dass ich dich liebe immer mehr. Und du weißt, dass ich dich mehr brauche als bisher. Und du weißt, dass ich dich liebe immer mehr. Du weißt, dass ich dich liebe immer mehr. Und du weißt, dass ich dich mehr brauche als bisher. Und du weißt,